Bayern 2. Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt Sie Ralf Hohmann. An einen Zufall zu glauben, fällt schwer im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und so ganz zufällig ist es ja dann auch nicht, denn beide Orte sind nach den Ureinwohnern benannt, dem Indianerstamm der Roanoke. Der eine Ort, das ist Roanoke Island, North Carolina. Dort befand sich die allererste Kolonie von Engländern und Engländerinnen in Nordamerika, die auf so mysteriöse Weise verschwunden ist, dass sie bis heute die Fantasie beflügelt. Sei es Stephen King oder die TV-Serie American Horror Story. Ein anderer Ort in den Vereinigten Staaten mit dem Namen Roanoke ist Roanoke, Virginia. In Roanoke, Virginia treffen sich Schwule, Lesben und Crossdresser im Backstreet Café. Sie hören Country und spielen Pool. Es ist ihr Stammlokal in der knapp 100.000 Einwohnerstadt. Dort fühlt sich die Queere Community frei. Bis Ronald Edward Gay im Backstreet Café erscheint. Er setzt sich zu einer ausgelassenen Geburtstagsgesellschaft, bestellt ein Bier, schweigt zuerst und zieht dann eine Pistole. Seine irgendwie göttliche Mission? Den Kommunismus stoppen. Schwule erschießen. Das Resultat? Ein Toter und 6 Verletzte. Claire und Ricky, 2 Drag Queens, schreiben ein Drehbuch über das Massaker. Eine wahre Geschichte. Der Tod kommt auf einem bleichen Pferd. Von Thomas Meinecke. Roanoke, Virginia, USA. November 2019. Roanoke, Virginia, USA, November 2019. Roanoke, Virginia, USA, November 2019. Claire und Ricky sind genetisch männlichen Geschlechts, doch erscheinen sie wie Frauen. Sie sind nach der Mode, aber nicht aufdringlich gekleidet. Laptop, Beamer, portabler Plattenspieler, Kühlschrank. Ricky liebt Country und Western Music. Schon als kleiner Junge war sie von ihrem Onkel Baba an Freitagabenden in Cockrams General Store, 206 Locust Street, mitgenommen worden. Wiederholt hat sie dort die kleine Bühne zwischen den Gummistiefel, Wollsocken, Futtermittel, Mausefallen offerierenden Verkaufsregalen erklommen. Und bevor sich ihr ach so charakteristischer Adamsapfel herausbildete, vor ihrem Stimmbruch, die alten Kirchenlieder im Knabensopran geträllert und damit die Einwohner von Floyd, Virginia, entzückt. Später, als sie nach Roanoke gezogen war, mischte sich Ricky in Cockrams Store nur mehr unter die Tanzenden, ließ ihre weiten Röcke wirbeln und hörte nicht mehr auf Richard und schon gar nicht mehr auf Dick. Die brandneuen Hipster-Jeans, die sie an dem heutigen herbstlichen Nachmittag trägt, sitzen im Schritt auf riskante Weise eng. Ich kann meinen Blick kaum von ihnen lassen. Zum Glück befinden wir uns nicht in der Öffentlichkeit. Mein Hausarzt eröffnete mir, durch allzu enge Hosen könnte ich meine Zeugungsfähigkeit einbüßen. Also ich für meinen Teil trage kaum noch enge Hosen. Ricky hat ihrer Freundin Claire auf dem von ihrem Onkel Baba vererbten portablen Plattenspieler 5 Songs von Jeannie C. Reilly aus den Jahren 1968-69 vorgespielt. I'm only a woman. He made a woman out of me. I'm the woman. A real woman. Und to the other woman. Mit der Zeile to the other woman, I'm the other woman. But the other woman is his wife. Die Hüllen dieser Schallplatten sehen fantastisch aus. Jeannie C. Reilly als junge Ehefrau und Mutter. Zugleich als die verführerische Frau von nebenan. In sehr aufreizenden Minikleidern und hohen Lackstiefeln. In Schwarz, Silber und Rot. Mit Reißverschlüssen und langen, engen Schäften. Wie sie heute wieder in Mode sind. Es kommen ja noch 3 Friday Night Jamborees im November. Wir könnten uns nächsten Freitag die Goose Gap Loafers ansehen. Und eine Woche darauf The Barbershop Grass mit Katie and the Barbertones. Und am 25. sogar die Bluegrass Travelers, mit denen, als ich noch am Rockzipfel meiner Mutter hing, alles anfing. Bitte, Claire. Ganze 4 Mal schon sind wir nicht mehr nach Floyd gefahren. Ricky würde am liebsten jeden Freitag hinfahren. Aber sie besitzt kein Auto. Und ich weiß nie, was ich anziehen soll. Über Rickys Bildschirm flimmert eine Dia-Show mit einerseits Taylor Made, Miss Gay Roanoke 2005, andererseits Monte St. James, Mr. Gay USA desselben Jahres, den ich zu gern einmal kennenlernen würde. Er ist, in salutierender Haltung, mit zahlreichen prunkvollen Ehrenabzeichen behängt, in eine steife militärische Uniform gewandet. In eine Fantasieuniform, wie ich sie oben in Harlem in wogenden Hinterhofballsälen auf lateinamerikanischen Wirklichkeitswettbewerben gesehen habe. Hat er aber nicht auch der deutsche Nazi Hermann Göring mit Vorliebe Fantasieuniformen an? Geradezu operettenhafte? Okay, aber ist nicht jede Uniform die Ausgeburt dunkler, irgendwie sexueller Fantasien? Die Dia-Show auf Rickys Computer bietet weitere Porträts von Monte St. James. Einmal ist er in eine Art chinesisches Kleid gewickelt, rot glänzend, tief dekolletiert, oben jedoch am Schlüsselbein wieder geschlossen, kreisförmiger Ausschnitt, maskuline Brust. Einmal trägt er den Oberkörper entblößt, nichts als eine Goldmedaille um seinen Hals. Und einmal liegt er absolut damenhaft in einer Badewanne. Ich finde vor allem die Einrichtung des Badezimmers, die ganzen Mr. Gay umgebenden Accessoires extrem damenhaft. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob dieses Foto überhaupt in seinem eigenen Bad geschossen wurde. Ich würde das ja nur allzu gern einmal vor Ort persönlich überprüfen. Ricky, die ihr nach der Disco-Hymne You Make Me Feel Mighty Real benannten ersten Übungsfilm über Taylor Made drehte, geschminkt und ungeschminkt. Die an Roanoke's Hollins University bei der deutschen Filmemacherin Doris Dörrie studierte. Männer als Dörries bekanntester Spielfilm. Mit einem kurzen Fingerdruck auf ihre Maus bringt Ricky den lasziven Monte St. James zum Verschwinden und ruft ihre Materialien zum Backstreet Café auf. When you look at me as if to say you need me. Never come to me again. Be that kind. my heart's not made of stone. I'm only a woman, only a woman. So please, till you're free, leave me alone. Anna Sparks und ihre Gefährtin Sue Stroud, passionierte Poolspielerinnen, waren am 22. September ins Backstreet Café gegangen, um in Annas 37. Geburtstag hineinzufeiern. Wenn du den Club betrittst, ist linke Hand der lange Tresen, der sich bis ganz nach hinten bis zum Küchenbereich erstreckt. Vor dem Tresen eine Reihe Barhocker. Auf halber Strecke lässt sich der Tresen hochklappen als Durchschlupf für das Personal. Gleich daneben das Videopokerspiel und ein Telefonapparat. Es gibt über den Raum verteilt insgesamt 3 Telefone, glauben wir. Rechter Hand, wenn du hereinkommst, findest du gleich am Fenster den Zigarettenautomaten. Davor sind 2 Tische zusammengeschoben worden. Hier könnten 6 bis 8 Leute sitzen. Hier hat wohl auch Ronald Edward Gay an jenem 22. September Platz genommen. Entlang der rechten Wand 3 oder 4 Boxen um je einen Tisch. Am Ende dieser Boxen zur Mitte des Raumes hin der Billardtisch. Dahinter steht die Musikbox, an der Wand eine Dartzielscheibe, rechts der Form der öffentliche Münzfernsprecher. Ungefähr um 7 treffen Anna und Sue, die noch ihre Freundin Judy mitgebracht haben, im Backstreet Café ein. Sie erwischen ihre Lieblingsbox, direkt vor dem Billardtisch. Eine gute Stunde später ist das Lokal, glaubt Anna, mit 30 bis 50 Leuten gut gefüllt. Anna und Sue spielen ein paar Partien Pool. Wieder in der Box setzen sich Wanda und Charlotte zu den beiden. Wanda und Anna mit ihren Rücken zur Eingangstür, wie wir rekonstruiert haben. Wir kennen die meisten der Beteiligten persönlich, waren aber an dem Abend des Geschehens vor 19 Jahren nicht dabei. Charlotte ist mit dem Poolspielen dran und verlässt den Tisch. In der benachbarten Box sieht Sue eine ganz neue Person. Das ist selten in einem Club, dessen Gäste in aller Regel Stammgäste sind. Sue geht hinüber, um die Neue, die Judy gegenüber sitzt, kennenzulernen. Sue jetzt mit dem Gesicht zur Eingangstür. Keine 10 Minuten vor Mitternacht, vor ihrem Geburtstag, hört Anna es gewaltig krachen. Denkt zunächst an zerplatzende Luftballons oder Knallfrösche, hört dann aber auch jemanden schreien. Impulsiv erhebt sie sich aus ihrer Box, wendet sich in Richtung Eingang und blickt direkt ins Mündungsfeuer. Zu in der Nachbarbox in Deckung geht. Paralysiert sieht sie dem Schützen ins Gesicht. Der trägt einen dunklen Trenchcoat, hört auf zu schießen, lässt seine Waffe sinken, dreht sich in aller Ruhe zur Eingangstür und geht hinaus. Jemand ruft, jemand solle den Notruf anrufen. Da löst sich Anna von der Box, steigt über 3 weibliche Körper hinweg, die vorher auf dem Fußboden liegen, eilt zum Tresen und wählt auf dem neben dem Videopokerspiel stehenden Telefon die Nummer 911. Überall liegen Leute herum. Überall ist Blut. Die Stimme am anderen Ende der Leitung stellt Fragen, aber Anna ist momentan nicht in der Lage, die Verletzten, womöglich Toten, zu zählen. Sue, die sich in ihre Box geduckt hatte, steht jetzt wieder aufrecht. Hinter der Box, in der Anna mit ihren Freundinnen gesessen hatte, liegt Joel Tucker am Boden. Nachdem Gay das Feuer eröffnet hatte, war Tucker von seinem Platz aufgesprungen, hatte Charlotte aus der Schusslinie gerissen und wohl hinter dem Billardtisch zu Boden gedrückt, dabei aber selbst einen Steckschuss in den Rücken abbekommen. Er wird später rekapitulieren. Wäre ich nicht aufgesprungen, hätte mir der Kerl wahrscheinlich in den Kopf geschossen. Die Kugel in seinem Rücken konnte, weil sie so nah an seiner Wirbelsäule saß, nicht herausoperiert werden. Nach unseren Erkenntnissen ist Joel hetero. Nach allem, was wir hören, ist er mit seiner Geliebten und einem weiteren Pärchen ins Backstreet Café gekommen. Anna erkennt, dass weiter vorn auch John Collins auf dem Fußboden liegt und schwer verletzt aus seinem Unterleib blutet. Dann schreit jemand, jemand solle die Tür verbarrikadieren, der Täter könnte ja zurückkommen. Jemand verriegelt die Eingangstür. Anna geht abermals zum Telefon und wählt abermals 911, blickt dabei vorsichtig durch die Jalousie nach draußen. Keinerlei Anzeichen von Ronald Edward Gay. Zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, dass der Täter Gay heißt. Immer noch am Telefon sieht Anna mehrere Polizeiautos vorbeifahren und wird daraufhin ungehalten, möglicherweise ausfallend. Alan Blankenship, der Manager des Lokals, macht das Licht an. Wir konnten bis heute nicht herausbekommen, wodurch es vorher ausgegangen war. Wer es warum ausgeschaltet hatte. Womöglich handelt es sich um sogenanntes Arbeitslicht, unbarmherzig helles, das nur zum Aufräumen eingeschaltet wird. 2-3 Minuten nach Annas zweitem Anruf trifft die Polizei im Backstreet-Café ein. Plötzlich ist überall Polizei. In dem Gedrängel stößt Anna mit Kathy Caldwell zusammen. Kathy bittet Anna, ihr aus dem Lokal hinauszuhelfen. Sie müssen um John Collins herumgehen, der ihnen noch immer stark blutend und bei vollem Bewusstsein im Weg liegt. Schon beinahe an der Tür sieht Anna Danny Lee Overstreet in der Ecke vor dem Zigarettenautomaten liegen. Als die beiden draußen sind, erklärt Kathy Anna, dass sie drinnen wohl einen ihrer Finger verloren hätte. Anna geht zurück ins Backstreet Café und sucht nach Kathys Finger. Sie beobachtet, wie sich Judy über John Collins beugt, Papiertücher auf seinen blutenden Leib drückt. Andere haben ihre Pullover ausgezogen und versuchen, diese als Verbandmaterial zu verwenden. Anna bittet Sue, mit ihr nach Kathys Finger zu suchen. Läuft aber schnell noch einmal nach draußen, um zu sehen, wie es Kathy inzwischen geht. Kathy sagt, sie benötigt dringend etwas, um das Blut zu stillen. Also rennt Anna wieder nach drinnen und besorgt zerstoßenes Eis. Hilflose Geste, wir wissen gar nicht, ob wir das übernehmen sollen. Drinnen wird Anna von der Polizei angehalten. Sie schildert den Beamten, wie sie dem Schützen direkt in die Augen geblickt hätte. Als Anna auch etwas zu Sue sagen will, hindern sie die Polizisten daran. Sie wollen nicht, dass diese Zeugin jetzt noch mit irgendjemandem spricht. Sie verfrachten Anna auf die Rückbank ihres Streifenwagens. Sie haben Ronald Gay bereits, wenige Häuserblocks entfernt, in der First Street festgenommen. Gemeinsam fahren sie dorthin und Anna identifiziert den dingfestgemachten Täter auf der Rückbank eines anderen Streifenwagens. Abermals treffen sich ihre Blicke. Steht so in ihren Aufzeichnungen. Ich habe aber auch gehört, Gay hätte geradeaus ins Nichts gestarrt. Der Schütze macht jedenfalls einen gespenstischen Eindruck auf sein Gegenüber. Er unternimmt keinerlei Anstalten, sein Gesicht zu verbergen. Er wirkt geradezu stolz auf seine Tat im Sinne von, ich will's wieder tun. Die Beamten fahren mit Anna zum Backstreet Café zurück, aber Anna soll draußen bleiben, darf mit niemandem reden. Es regnet. Plötzlich ist es Herbst. Das Geburtstagskind fröstelt. Hat inzwischen auch längst Geburtstag. Dann kommen die Polizisten wieder heraus und fordern Anna auf, mit auf die Wache zu kommen, damit sie dort ihre Aussagen zu Protokoll geben kann. Sie darf sich nicht einmal von Sue verabschieden. Ein Beamter geht wieder nach drinnen, um Sue, deren Äußeres Anna ihm geschildert hat, darüber zu informieren, dass sie Anna mitnehmen würden. Anna setzt sich hin, wahrscheinlich auf den Bordstein, steht wieder auf, setzt sich wieder hin, verliert beinahe die Nerven. Der Polizist kehrt zurück, hat Sue nicht gefunden. Anna gerät jetzt wirklich außer sich, ist extrem unruhig, springt andauernd auf, setzt sich wieder, springt wieder auf und so weiter. Die Polizei befiehlt ihr, sitzen zu bleiben. Dann fahren sie zur Revierwache, wo weitere Zeugen versammelt sind. Darunter auch Sue und Judy, sowie eine weitere Freundin namens Cynthia, die gar nicht in Roanoke lebt und den Täter zufällig, als er den Club mit noch immer gezückter Waffe verließ, im Vorbeifahren gesichtet hat. Sie hatte eine Bekannte an Bord und die beiden folgten Ronald Gay nun mit ihrem Auto sehr mutig im Schritttempo die Salem Avenue hinunter, beobachteten, wie er seine Waffe sowie seinen Trenchcoat in eine Mülltonne warf und in Richtung First Street weiterging. Anna und Sue werden in verschiedenen Räumen verhört, bekommen jetzt auch Getränke und Kekse angeboten. Wegen eines gerade stattgefundenen Schichtwechsels ist leider kein Kaffee zu haben. Rauchen darf Anna ebenfalls nicht. Ungefähr zeitgleich werden Anna und Sue wieder entlassen, zusammen mit Eugene Flowers. Speichern unter Anna Sparks. Anna Sparks schließen. Eugene Flowers öffnen. Claire übernimmt den Platz an der Tastatur. My friends all ask me if I know the real you. I say, yes, I know my man, and all about his other woman. So to me, that's nothing new. They say, please don't get offended. They only try to help me, so I won't mess up my life. But they don't know, to the other woman, I'm the other woman. And the other woman is his wife. Eugene kommt sowohl mit seinen homosexuellen als auch heterosexuellen Freunden ins Backstreet Café. Er ist ebenfalls leidenschaftlicher Billardspieler. An dem bewussten Abend ist er allein unterwegs und setzt sich gegen 22 Uhr gleich vorn an den Kopf der beiden zusammengeschobenen Tische. 8 bis 10 Leute könnten dort sitzen. Kurz nach Eugene kommt Danny Lee Overstreet in den Club und setzt sich rechter Hand neben ihn. John Collins gesellt sich ebenfalls dazu. Da fällt Eugene ein grauhaariger, weißbärtiger Mann mittleren Alters im schwarzen Trenchcoat ins Auge, der soeben das Lokal betreten hat. Es ist gar nicht klar, warum sich Ronald Edward Gay ausgerechnet das Backstreet Café für die Umsetzung seines mörderischen Plans ausgesucht hat. Angeblich wollte er ursprünglich zum Park in die Salem Avenue, ein Tipp, den ihm ein ahnungsloser Angestellter des Corned Beef & Co. gegeben hat. Das Park ist eher was zum Tanzen. Ricky will da fast jeden Samstag hin. Wahrscheinlich kam Gay auf seinem Fußweg vom Corned Beef & Co. zum Park, zufällig am Backstreet Café, das auf der Strecke liegt, vorbei. Geht aber eben nicht vorbei, sondern hinein. Nachdem er den Club betreten hat, fragt Ronald Gay zunächst höflich, ob es in Ordnung wäre, wenn er sich hier ein Bier genehmige. Als ob er um Aufnahme in unseren Kreis Gleichgesinnter gebeten hätte. Wenngleich ja stets auch Heteros, selbst heterosexuelle Paare zugegen sind. Logisch in Ordnung, wird ihm seitens der Anwesenden bescheinigt. Gay ist hier ja ein gänzlich neues Gesicht. Er nimmt sein Bier vom Tresen und nähert sich dann jenem Tisch, an dem Eugene, Danny und John sitzen. Total unheimlich, weil wir ja wissen, was nun geschieht. Total unheimlicher Moment. Auch noch beim 10. Mal, dass Ricky und Claire ihren Ordner geöffnet haben, dass sie diese fatale Geschichte überarbeiten. Der Fremde fragt Eugene und seine Freunde, ob es in Ordnung wäre, wenn er sich an ihren Tisch setze. Eugene sagt logisch in Ordnung. Und also setzt sich Mr. Gay linke Hand neben Eugene. Er dreht seinen Stuhl dabei etwas zur Seite, sodass er das Geschehen um den Billardtisch im Auge hat. Und sagt kein einziges weiteres Wort. Irgendwie geht John jetzt zwischen Eugene und Danny in die Hocke und wird von dem sitzenden Danny geherzt. Ich glaube, dass wir hier etwas durcheinander gebracht haben. Es ist doch Danny gewesen, der von John geherzt wurde. Warum sollten wir nicht einfach festhalten, dass sich die beiden gegenseitig herzten? Jedenfalls richtet sich John wieder auf und augenblicklich erhebt sich auch der schweigsame Fremde von seinem Stuhl und zieht einen metallisch aufblitzenden Gegenstand aus der linken Innentasche seines Trenchcoats. Ronald Edward Gay tritt etwa 2 Schritte zurück und feuert dann quer über den Tisch, trifft zunächst Danny unmittelbar neben seinem Herzen in die Brust. Eugene kann ganz deutlich das Loch in seinem Hemd, in seinem Fleisch erkennen. Danach zielt der Attentäter mit seiner Ruger 9mm Pistole unmittelbar auf John und Eugene lässt sich zu Boden fallen. Oder er fällt zu Boden, das müssen wir jetzt noch nicht so genau festlegen. Jedenfalls kommt er hinter dem Schützen, der jetzt auf alles schießt, was sich in seinem Sichtfeld bewegt, sei es auch nur, dass jemand die Hände hebt oder sich duckt, zum Liegen. Gay hört aber dann doch wieder auf mit dem Schießen und geht in aller Ruhe zur Tür. Und geht ruhig durch die Tür und geht auch draußen auf der Straße ganz ruhig weiter, als ob nichts geschehen wäre. Angeblich sagt John jetzt etwas wie, ich kann gar nicht glauben, was soeben passiert ist. Eugene nimmt sich zusammen, schleicht zur Tür und schaut dem Attentäter die Salem Avenue Richtung Market Square hinterher. Jemand ruft, jemand solle die Tür schließen. Alan kommt hinter der Bar hervor und schließt die Tür von innen ab. Eugene sagt zu Alan, ich muss jetzt nicht unbedingt hier drinnen sein und bittet darum, aus dem Hintereingang hinausgelassen zu werden. Weshalb wollte Eugene beim Eintreffen der Polizei nicht im Backstreet Café gesehen werden? Weil er befürchtete, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Kaum ist Eugene draußen, trifft die Polizei ein und gabelt ihn auch sogleich auf. Die Polizisten nehmen ihn mit zurück ins Backstreet Café. Danny liegt rechts von ihnen in der Ecke, die Augen halb geschlossen, starrer Blick. Eugene denkt sofort, Danny ist gestorben. John liegt in der Mitte des Raums auf dem Boden und blutet stark aus dem Unterleib. Auch sonst liegen überall Verwundete herum. Dann wird Eugene auf dem Beifahrersitz eines Streifenwagens verfrachtet. Sie fahren zu der Stelle, an der Ronald Gay festgenommen wurde. Eugene identifiziert ihn auf Anhieb, merkt aber an, dass der Mann seinen Trenchcoat nicht mehr trägt. Dann nehmen die Polizisten Eugene mit zur Wache, wo er als erster Zeuge noch vor den Ermittlungsbeamten eintrifft. Als er seine Aussage gemacht hat, wird er zu seinem in der Nähe des Backstreet Café geparkten Truck gefahren. Eugene traut sich nicht nach Hause. Es ist nach 1 Uhr und sein Zimmergenosse wird längst schlafen. Er selbst wird wohl in dieser Nacht gar nicht schlafen können. Im Park trifft Eugene auf einen Freund Dennis und schildert ihm das traurige Geschehen aus dem Backstreet Café. Überblendet, wie Eugenes Name, Eugene Flowers, in der Roanoke Times erscheint. Chris konnte wenigstens erreichen, dass nur sein Vorname in der Zeitung erwähnt wurde. Auch Chris fürchtet um seinen Arbeitsplatz. In seinem Liebesleben begehrt er sowohl Männer als auch Frauen. Nach den ersten Schüssen kam ihm, wie auch Anna, zunächst die Assoziation von Feuerwerkskörpern in den Sinn. Er gehört zu denen, die Danny Overstreet, der an seinem Blut zu ersticken drohte, auf die Seite drehten. Danny sei, als die Polizei eintraf, bereits tot gewesen, behauptet er. Chris auch als die für uns wichtige Figur, die dem am Boden liegenden schwerverletzten John Collins die Hand hält. Die weiteren durch Schüsse stark Verwundeten, Paige Webb, sehr kritisch am Kopf, durch die linke Schläfe, Knochensplitter drangen in ihr Hirn. Die Kugel trat aus ihrem Mund wieder aus und setzte sich dann in ihrer Lunge fest. Eine zweite Kugel erwischte sie am rechten Oberschenkel. Joel Tucker am Rücken verletzt, Susan Smith ins rechte Bein geschossen, die Kugel trat durch eine Gesäßbacke wieder aus. Linda Conyers an Arm und Hand, Kathy Caldwell nicht nur an der linken Hand, sondern auch an der rechten Schulter verletzt. Mit insgesamt 8 Schüssen hat Ronald Edward Gay, Vietnam-Veteran, Mitte 50, einen Menschen getötet und 6 weitere verwundet. Die Leute aus der Jefferson Motor Lodge in der Jefferson Street Downtown Roanoke begreifen zunächst gar nicht, dass ein so höflicher Mann wie dieser Mr. Gay zu einer solchen Tat fähig ist. Dann fällt ihnen ein, dass er bereits kurz nach seinem Einchecken am Freitagnachmittag undurchsichtig von Gewalt, Tod und Religion redete, auch andeutete, dass er nicht in das Motel zurückkehren werde. Seine Zimmernachbarn sollten sich am folgenden Morgen die Frühnachrichten ansehen. Wie ein Selbstmörder kam der Neue den Leuten aus der Jefferson Motor Lodge vor. Auch, dass er ihnen dauernd Sachen anbot. Zuerst Zigaretten, dann Whisky, seine Brille, Bargeld, schließlich seinen Zimmerschlüssel. erinnert sich Virgil Glover gemeinsam mit seiner Freundin Kay Lawrence. Deren kleine Enkeltochter bekommt auf Anhieb 2 Dollar Noten vermacht. Als ihr größerer Enkelsohn Mr. Gay einen Tisch auf seinem Balkon hinaufträgt, erhält er dafür 5 Dollar Trinkgeld. Eine weitere Enkeltochter nimmt dankbar ein tragbares Transistorradio entgegen. Ihre Großmutter bekommt eine Musikkassette mit dem Titel Crying in the Chapel geschenkt. Die sollte sie sich anhören, wenn sie einmal traurig sei. Dann lässt Mr. Gay 2 große Pizzas für Glover, Lawrence sowie deren 5 Kinder und Kindeskinder kommen. Einem fröstelnden Sprössling bietet er sein Hemd an. Jenes Hemd, das er am Abend bei seiner Festnahme tragen wird. Der Anblick zweier berittener Polizisten entlockt Gay die unheimliche Bemerkung: Der Tod kommt auf einem bleichen Pferd. Gegen 9:30 duscht er, verlässt sein Zimmer und händigt Glover den Schlüssel aus. Der erinnert sich später, Mr. Gays Atem habe nach Whisky gerochen. Der eben erst eingezogene neue Nachbar kündigt an, er käme womöglich nicht wieder. Glover solle dann seine im Motelzimmer befindlichen Habseligkeiten an sich nehmen. Er gehe jetzt einen Hamburger essen und ein Feuerwerk angucken. Ronald Edward Gay schätzt seinen Nachnamen nicht. Seine geschiedene Ehefrau Laura Ramsey unten in Citrus Springs, Florida, erzählt, dass er alle Welt immer wieder darauf hinzuweisen versucht hätte, dass Gay doch nicht schwul meine, sondern fröhlich, ausgelassen. Schwul sei nicht die wörtliche Bedeutung, nicht der wahre Sinn des Wortes. Doch besaß Ausgelassenheit nicht bereits seit vielen Jahrhunderten einen sexuellen Beigeschmack im Sinne von lose? Klar, lose Frauen, lose Männer. Jahrhunderts. The Gay 90s. 1930er Jahre. Gay als einschlägige Vokabel für schwule und lesbische Praktiken in Zuchthäusern. Logisch. Notgedrungen. Auch in der Pornografie längst landläufig. Mainstream wird der Begriff spätestens 1938, als es in dem Spielfilm Bringing Up Baby angesichts des in ein frauliches Negligé gekleideten Cary Grant heißt: He's gone gay. Crying in the chapel. Schwerer Schlag gegen Ronald Gay, als seine Söhne ihre Nachnamen amtlich umändern ließen. Der berüchtigte Brief aus der Gefängniszelle an die Roanoke Times, in welchem sich der Gefangene als christlicher Söldner, der im Namen seines Herrn handele, apostrophiert. Seine Missionen? Einsiedelnde Veteranen des Vietnamkriegs aus den Wäldern heimholen? Die Korruption in der Regierung bekämpfen? Den Kommunismus stoppen, Homosexuelle erschießen. Gays angefügte Kritik der Roanoke Times-Serie Living Gay. Darin seien sämtliche dunklen Seiten ausgespart. Er wäre jetzt zwar weg, doch andere würden sein Werk fortsetzen und die Treffpunkte der sexuellen Dissidenten so lange terrorisieren, bis sie sich in ihre Stadt zurückzögen. Ihre Stadt? San Francisco. Laura Ramsey, Ronald Edward Gays 5. geschiedene Ehefrau, wundert sich kein bisschen, als sie erfährt, dass ihr Ex-Mann jemanden ermordet hätte. Nach seiner Rückkehr aus Vietnam habe er sich in psychiatrische Behandlung begeben müssen. Die verschriebenen Psychopharmaka habe er meistens mit hochprozentigem Alkohol, kanadischem Whisky, hinuntergespült. Einmal sei sie nach Hause gekommen und Ronald hätte vor ihrer gemeinsamen kleinen Tochter eine Pistole an seine Schläfe gehalten. Ein anderes Mal hätte er im Angesicht seiner Schwiegermutter masturbiert. Allerdings betrunken an Weihnachten. Am Vatertag des laufenden Jahres, am 18. Juni 2000, hätte er sie noch einmal in ihrem Haus in Citrus Springs, das er 2 Jahre zuvor verlassen hatte, überfallen und sie und ihren jetzigen Ehemann bedroht. In Florida durfte er daraufhin keine Feuerwaffe mehr tragen. In und um Roanoke, Virginia herum, hatte sich Ronald Edward Gay bereits seit rund einem Jahr aufgehalten. Angeblich wollte er sich hier behandeln lassen. Aber was genau an sich wollte er behandeln lassen? Die involvierten Ärzte aus Salem's Veterans Affairs Medical Center geben keinerlei Auskunft. In Sharon's Graffiti und Tony's Place, beide Salem Avenue, nur wenige Blocks vom Backstreet Café entfernt, wurde Mr. Gay als verschwiegener Stammgast bekannt. Schon während der mittleren 1980er Jahre soll er einmal eine Zeit in Roanoke verbracht haben. Am liebsten hätte er sich bei euch in Virginia niedergelassen, sagt Laura Ramsey. Ein Haus gebaut. York is a long way from Texas. Vegas is a long way from Abilene. I spend lots of time flying out to LA. And if you've never been there, you don't know how lonesome big towns can be. Oh, what I'd give to be a country girl again. To be with my people, my kids and my man. To live in a house about a mile down the road from Mama. Oh Lord, what I'd give to be a country girl again. Oh, what I'd give to be a country girl again. Ronald Edward Gay spricht in der Gasse hinter dem Corned Beef & Co. einen Mitarbeiter des Restaurants an, der gerade damit beschäftigt ist, Abfälle zu entsorgen. Gay zieht seine 9mm Waffe hervor und fragt, wo die nächste Gay-Bar sei. Er wolle jetzt mal ein paar Schwuchteln abknallen gehen. Kann aber auch sein, dass er die Waffe erst später präsentierte. Hier haben wir verschiedene, sich gegenseitig widersprechende Quellen. Der Angesprochene fasst diese Aussage, wollen wir zu seinen Gunsten annehmen, zunächst als Scherz auf. Selbst für damalige Zeiten schwer blauäugig vom Mitarbeiter des Restaurants. Auch ohne das Wissen um die in späteren Jahren stattfindenden homophoben Gewaltverbrechen. Wie zum Beispiel dem Anschlag auf das Pulse in Orlando, Florida. Er schickt den Bewaffneten auf alle Fälle ins Park, ruft dann aber nach ca. 7 Minuten die Polizei an, die gegen 23.40 Uhr bei ihm eintrifft. Auf dem Weg zum Park liegt das Backstreet Café. Vielleicht ist es die Musik, die den Attentäter hineingehen lässt? Vielleicht wusste er bereits von der homosexuellen Besonderheit der ansonsten durchaus heterogenen Klientel. Annas Notruf aus dem Backstreet-Café erreicht die Polizei 5 Minuten vor Mitternacht. Die Wache hat um 0 Uhr Schichtwechsel, sodass einigen Beamten momentan gar kein Wagen zur Verfügung steht. Also laufen sie zu Fuß los. Andere, die eigentlich gleich Feierabend hätten und von irgendwoher zurückkehren, rasen mit ihren Streifenwagen zum Backstreet-Café. 10 Minuten nach Annas Anruf wird Mr. Gay festgenommen. Seelenruhig hebt er seine Hände in die Höhe. Noch im Streifenwagen spricht er sein Geständnis auf das polizeiliche Videoband. Er käme gerade aus einer Schwuchtelbar und hätte sie alle umgenietet. Er beschreibt die Mülltonne, in die er seine Waffe sowie seinen Mantel geworfen hat. Die Quittung des Waffenhändlers müsste in einer der Manteltaschen stecken. Der unglückliche Mitarbeiter des Corned Beef & Co. wird einige Zeit von seinem Job freigestellt. Kommissar William Althoff kann sich an überhaupt keinen vergleichbaren Fall in Roanoke erinnern. Bereits am Montag soll Gay dem Richter vorgeführt werden. Wir zeigen ihn ausführlich in seiner Arrestzelle im Roanoke City Jail. Er wirkt ruhig, er steht nicht im Verdacht, Selbstmord zu begehen. Er hat seine Mutter Rita Hack im kanadischen Saskatchewan angerufen und ihr die Worte »I love you, Ma« zugeflüstert. Am 16. Oktober erscheint Eugene als Zeuge vor Gericht. Ronald Gay in einem dunkelblauen Overall, bewegungslos, auch keine inneren Regungen erkennbar. Sein jüngerer Bruder William Gay schildert, wie Ronald einmal, 12-jährig, von seinem Vater nackt ausgezogen und ausgepeitscht wurde, weil er mit den falschen Kindern verkehrt hätte, welchen die ihnen Schwierigkeiten brächten. Schlimmstes Erlebnis des laufenden Lebens, den Krieg gegen Vietnam verloren zu haben. Wir hatten früh gelernt, dass die Welt da draußen böse ist, erklärt William Gay einem Reporter der Roanoke Times. Out of me. John Collins hat sich zunächst an die Bar gesetzt und ein Sima bestellt. Dann begibt er sich zur Toilette. Auf dem Rückweg macht er seinen alten Freund Danny Overstreet an den beiden großen zusammengeschobenen Tischen aus. Er nimmt sein Sima und geht hinüber, um Hallo zu sagen, geht in die Hocke und redet einige Minuten mit Danny. Als er sich wieder aufrichtet, beugt er sich kurz vor und nimmt Danny in seine Arme. John umarmt überall und immer zu alle. Also können wir doch fixieren, wer hier wen umarmte. Der Danny gegenüber sitzende Fremde erhebt sich, zieht eine Pistole aus seinem Trenchcoat und schießt Danny eine Kugel in die Brust. Danny geht zu Boden. Der Schütze blickt John in die Augen und feuert in seinen Unterleib. John geht zu Boden, sagt dabei zu sich selbst etwas wie: Ich kann gar nicht glauben, was soeben passiert ist. Der Täter gibt weitere Schüsse ab. John versucht, in Richtung der Tür zu kriechen. Er fühlt, wie Danny eines seiner Beine umklammert. Fest umklammert, fühlt dann, wie Dannys Griff schwächer wird, wie Danny schließlich loslässt. Sein Leben loslässt und stirbt. John liegt in einer Pfütze aus seinem eigenen Blut. Er hat sich auf seine Seite gedreht. Er stellt sich tot. Er spürt, wie der Attentäter über ihn hinwegsteigt, wie dessen Trenchcoat seine Schulter streift. Mit 5 weiteren Verletzten wird John ins Roanoke Memorial Hospital eingeliefert. Sein Leben hängt im Krankenhaus zunächst noch am seidenen Faden. Eine in Tränen aufgelöste Menge Trauernder hat sich am Samstagabend auf dem Bürgersteig vor dem Backstreet Café versammelt. Quillt auf die Fahrbahn über. Die Polizei muss die Salem Avenue für den Verkehr sperren. Überall brennende Kerzen für Danny Lee Overstreet. Wenn Danny in Frauenkleidern auftrat, nannte er sich Ivana. Er war jedenfalls der fröhlichste Mensch der Welt. So viel steht fest. Nicht unbedingt glücklich, aber stets fröhlich. Pastorin Catherine Hutchins der Metropolitan Community Church of the Blue Ridge bemüht sich, Trost zu spenden. Wir sollten jetzt nicht wie die Hoffnungslosen wehklagen. Ich werde nicht in mein Versteck zurückkehren. Am Am nächsten Morgen wird ihre kleine Kirche in der Kirk Avenue dem Ansturm von 150 Trauernden gar nicht genügen. Also wird sie ihre Messe im Freien zelebrieren. Hier sollten wir Anna und Sue in ihren schwarzen Backstreet-Café-T-Shirts einbauen. Für Dennis' Beerdigung am Mittwoch hat sich auch der baptistische Pastor Fred Phelps aus Topeka, Kansas, angekündigt. Er will mit seinen Spruchbändern anreisen, auf denen steht: Gott hasst Schwuchteln oder AIDS heilt Schwuchteln. Er schreit den Trauernden am offenen Grab entsprechend gemeine Sentenzen, etwa euer Toter schmort in der Hölle, zu. Der Kerl soll nur erscheinen, erklärt Kommissar Althoff gegenüber der Presse. Besonders aktiv gegen Phelps' drohende Präsenz in Roanoke, die Hate-Free Roanoke Task Force sowie die Christ the Good Shepherd American Catholic Church. Dann erscheint Pastor Phelps aber doch nicht. Althoffs dezidiert unterlassene Bereitschaft, ihn polizeilich zu schützen, ließ ihn daheim in Topeka bleiben. Aber öffentliche Präsenz, medial vermittelte, medial verstärkte, hat er auch so bekommen. Sollen wir ihn überhaupt erwähnen? Alleiniger, einschlägiger Zwischenfall. Ein vorbeifahrendes Auto mit einem weißen Banner, auf dem Ronnie Gay for President steht. Die einzige durch Ronald Edward Gays Schüsse Verletzte, der es möglich war, auf der Beerdigung zu erscheinen. Kathy Caldwell, die Danny gar nicht persönlich kannte, mit ihrem verbundenen Finger. Aus We shall overcome wird We have overcome. Ricky googelt eine Bibelstelle herbei, die als apokryphes Fragment in den handelsüblichen Ausgaben des Buchs der Bücher fehlt. Ricky glaubt, dass sie, erst 1958 im Kloster Masaba bei Jerusalem aufgetaucht, von homophoben Redaktoren des anbrechenden Mittelalters aus dem biblischen Kanon eliminiert worden war. Dem gefundenen Fragment lässt sich entnehmen, dass die bewusste Passage ins 10. Kapitel des Evangeliums nach Markus und dort zwischen die Verse 34 und 35 gehört. Jesus Christus hat einen Jüngling vom Tod befreit, hat ihn aus seinem Grab ins Leben zurückgeholt. Und der Jüngling musterte Jesus, wurde von Liebe zu ihm erfüllt und flehte ihn an, er möge an seiner Seite bleiben. Und also gingen sie, nachdem sie das Grab verlassen hatten, in das Haus des Jünglings, welcher wohlhabend war. Und nach 6 Tagen instruierte ihn Jesus, und am Abend kam der Jüngling zu ihm, mit nichts als einem Leintuch über seinem nackten Körper. Und er blieb bei ihm in dieser Nacht, da Jesus ihm das Geheimnis des Königreichs Gottes beibrachte. Eine entsprechend explizite Stelle findest du im ganzen Neuen Testament nicht. Mein Cousin erzählte mir schon von einem methodistischen Pastor und Theologen aus Chicago, der davon ausgeht, dass der Apostel Johannes Jesus' Geliebter war. Angeblich waren 3 der 12 Apostel von homosexuellem Begehren. Was sich proportional womöglich relativ realistisch auf die heutige katholische Kirche hochrechnen ließe. Aber ist es nicht das alle essentialistischen Zuschreibungen überschreitende christliche Mysterium der Liebe, dem wir hier als blinder Fleck, als verhülltes, letztlich gar nicht zu enthüllendes begegnen? Dem wir im Neuen Testament ja andauernd begegnen. Weshalb sich die Kirche ihrer homosexuellen Unterströmungen eben gar nicht zu schämen bräuchte. How could he love the girl that I am now? Tonight I'm in his arms, but he just don't seem the same. I cheated and I'm guilty. My heart can't stand this pain. I let passions fill my mind, from my heart and conscience blind. I feel I'm mighty low, and I pray he'll never know. He loved the girl I used to be. Could he love the girl that I am now? Thank you. It almost breaks my heart when he says that he loves me. I know that I'm not worthy, and that's what troubles me. If he knew what I had done, could he still feel just the same? Or would he feel the way I do, guilty and ashamed? He loved the girl I used to be. Could he love the girl that I am now? Am 22. Dezember das feierliche Treffen der Überlebenden im Backstreet Café. 3 Monate nach den Schüssen. Keiner von uns hatte geahnt, dass der 22. Dezember auch Mr. Gays Geburtstag sein würde. Alan bittet um Geld für die Verwundeten, für deren kostspielige medizinische Behandlung. Kathy und John sind da. Ihre Hand funktioniert noch nicht. Es ist das erste Mal, dass auch Paige Webb wieder ins Backstreet Café gekommen ist. Sie hat sich die ganze Zeit wegen ihrer fehlenden Zähne geniert, denn sie kann ihren Mund noch nicht weit genug öffnen, um den Zahnärzten ungehindertes Operieren zu gewährleisten. Die rechte Hälfte ihres Gesichts ist noch immer gefühllos. Andere Partien schmerzen sie andauernd. Die zweite Kugel sitzt seit einem Vierteljahr in ihrem rechten Oberschenkel fest. Alle Mitglieder ihrer Clique sind, wie am 22. September, im Smoking erschienen, wobei 3 Smokings von Mitchells Formalwear gestiftet wurden. Savannah Savage verrät der Presse, dass ihr bürgerlicher Name Thomas Lane ist. Sam Cox verkündet, im Backstreet Café gehe es gar nicht um schwul oder nicht schwul, nicht um lesbisch oder nicht lesbisch. In diesem Lokal versammelten sich einfach nur gute Leute. Das hier sei nicht zur Sexualität. 9 Minuten vor Mitternacht bittet Pastorin Hutchins um eine Schweigeminute. Es ist spät nachts. Auf dem Plattenteller dreht sich Loretta Lynns 1966er Superhit You Ain't Woman Enough, leere Tüten von Corned Beef & Co. zu Claires Füßen. Ricky jetzt wieder an der Tastatur ihres Computers. Lass mal sehen. Es ist der 23. Juli 2001. Paige Webb schildert im Gerichtssaal 3 des Roanoke City Circuit Court, wie sie den Angeklagten bereits vor seiner Tat, bevor er das Backstreet Café betrat, an der Bushaltestelle auf der Salem Avenue wahrgenommen und dabei die absolut unheimlichsten Schwingungen ihres Lebens empfangen hätte. Dasselbe Gefühl eine Viertelstunde später. Bruchteile von Sekunden, bevor sie eine Kugel aus Ronald Edward Gays Pistole in den Kopf gejagt bekam. Als nächste Zeugin erklärt Kathy Caldwell dem Richter, wie sie das Gelenk ihres linken Mittelfingers eingebüßt hätte. Dreht sich dann zur Seite, ausgestreckter Mittelfinger, sieht dem Angeklagten ins Gesicht und stellt fest: Er hat mich zu einer stärkeren Person gemacht. Das ist alles, was er bei mir erreichte. Kathy Caldwell und Ronald Edward Gay schauen sich in die Augen. Und plötzlich beginnt Kathy zu lachen. Gay nickt, während Kathy redet, die ganze Zeit so komisch mit seinem Kopf. Er kann ihr doch nicht zugestimmt haben, oder? Kathy hört gar nicht mehr auf zu lachen. Sie lacht noch, als sie den Zeugenstand wieder verlassen hat. Und Mr. Gay lässt seinen durchdringenden Blick, auch als Kathy längst erneut Platz genommen hat, gar nicht mehr von ihr ab. Bis jemand vom Gerichtspersonal dagegen einschreitet. Als ob Blicke töten könnten, so kommt mir das vor. Dann erhebt Mr. Gay auch noch einen seiner Zeigefinger und deutet mit diesem zum Himmel. Letztes Bild. Ronald Edward Gay spricht zum Hohen Gericht. Wenn ich verrückt bin, ist Gott es auch. Das über den Rest seiner armseligen Existenz verhängte Urteil lautet 4-mal lebenslänglich plus 60 Jahre. So alt wurdest du allenfalls im Alten Testament. Doch hätte Gay bereits im Jahr 2011, er wäre da Mitte 60 gewesen, wieder freikommen können. Aus Altersgründen, wie die Gerichtsreporter notierten. Dazu hätte er allerdings in einem erbärmlichen Zustand sein müssen. Seit Ewigkeiten dreht sich Loretta Lynns Langspielplatte You Ain't Woman Enough mit der Abtastnadel des Tonarms in der geschlossenen Auslaufrille. Ricky atmet tief durch, klappt ihren Laptop zu, steht auf, reckt sich, rückt sich im Gehen die durchsichtigen Kunststoffträger ihres Büstenhaltes auf ihren Schultern zurecht, um die Claire sie von Anfang ihrer Freundschaft an beneidet hat, und hält den Motor des Plattenspielers an. Holt eine Flasche Wodka aus dem Schrank, zerstößt etwas Eis in zwei ehemaligen Senfgläsern und fragt: Was soll ich auflegen? Der Tod kommt auf einem bleichen Pferd. Von Thomas Meinecke. Ricky, Hauke Heumann. Claire, Maximilian Reichert. Sowie Carina Güttler, Luis Grünwald, Mira Mann, Julia Riedler, Giovanna Reisinger, André Schauer und Lorenz Schuster. Musik: Ludwig Abraham, Peter Rubel und Pedro Gonçalves Crescenti. Ton und Technik: Peter Preuß, Adele Kurzil. Regieassistenz: Stephanie Ramp. Regie: Ludwig Abraham. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion: Katharina Agathos.